gewohnt. Wie viele Träume lang hat mich dein Schmerz belohnt? Wie viele Nächte lang hast du dich schon verloren? Wie viele Träume lang hab ich dich neu geboren? Von meiner brennenden Liebe kann dich kein Dämon erlösen. Von meiner brennenden Liebe kann dich kein Gott und kein Wunder mehr befreien. Wie viele Nächte lang hab ich dich heimgesucht? Wie viele Träume lang hast du mich schon verflucht? Wie viele Nächte lang hab ich von dir gezählt? Wie viele Träume lang hat mich dein Herz ernährt? Von meiner brennenden Liebe kann dich kein Dämon erlösen. Von meiner brennenden Liebe kann dich kein Gott und kein Wunder mehr befreien. Von meiner brennenden Liebe kann dich kein Dämon erlösen. Von meiner brennenden Liebe kann dich kein Gott und kein Wunder mehr befreien. Komm und verbrenne deine Haut, vergeude den Schmerz tief in dir. Komm und verbrenne dir deine Haut. Von meiner brennenden Liebe.